1941 griff der deutschsprachige Dienst der BBC den Fall auf und lieferte eine weitere Version. Die Autoren, die noch weitere Mordaktionen der Nationalsozialisten anprangerten, wollten damit demonstrieren, wie es in der Sendung hieß, dass Gestapo und SS die größten Terrororganisationen der Weltgeschichte seien. Ich habe ihn. Der Geheimsender befindet sich im Hotel Zahori in der Nähe von Prag. Rudolf Formis hat ihn eingerichtet. Formis, Formis, Akten her. Aha, Formis, ehemaliger technischer Leiter des Stuttgarter Senders. Während einer Rede des Führers Kabel durchschnitten. Konzentrationslager. Flüchtet in die Tschechoslowakei. Sofort umlegen! Verständigen Sie die ZBV. Anfang Januar 1935 hält ein mächtiger Mercedeswagen vor dem Hotel Wilson in Prag. Zwei Männer und eine Frau nehmen Zimmer im Hotel. Ihre Namen geben sie an als Gerd Schubert und Herr und Frau Müller. Mädchenname der Frau Edith Kersbach. Wenige Tage später fahren sie nach Stehowice und steigen in einem Hotel ab, das nur ein paar Kilometer vom Hotel Zahori entfernt ist. Am nächsten Tage machen die drei einen Spaziergang zum Hotel Zahori, übernachten dort und... Ein Angestellter des Hotels Zahori erzählt. Am 23. Januar 1935 kamen Hans Müller und seine Frau in das Hotel Zahori. Schubert wartete auf der Straße im Wagen. Um 7 Uhr abends saß Formis mit seinen beiden Landsleuten im Restaurant. Müller sagte, er sei müde und ging in sein Zimmer. Frau Müller und Formis plauderten noch eine Weile. Alle Gäste im Hotel waren zu Bett gegangen, als Formis und Edith Kersbach ihre Zimmer aufsuchten. Es ist so wichtig, Herr Formis, dass wir unsere Pläne noch genau durchsprechen. Die Lage in Deutschland ist unhaltbar. Und wenn wir zusammenarbeiten, können wir die Revolution entfachen. Es ist schon sehr spät. Oh, aber Herr Formis, Sie müssen mir noch eine Stunde schenken, bitte. Bitte kommen Sie in mein Zimmer. Da können wir ungestört plaudern. Ach, das werden Sie mir doch nicht abschlagen, Herr Formis. Na, also, gut. Hilfe! Hilfe! In dem Zimmer von Edith Kersbach warteten Müller und Schubert. Sie stürzten sich auf Formis, der sich verzweifelt zur Wehr setzte. Die Frau feuerte zwei Schüsse und Formis war sofort tot. Einige Augenblicke später erfolgte eine heftige Explosion. Eine Bombe zerstörte das Bett und den darin eingebauten Sender. Um 5 Uhr früh waren die Mörder über der Grenze und in Sicherheit. Otto Strasser machte keine weiteren Radiosendungen von Europa aus, sondern ging nach Südamerika, wo er 1936 in Brasilien und Argentinien zwei deutschsprachige Sender betrieb, die aber mehr von dort lebenden Deutschen gehört wurden. Richtstrahler sollten zwar für den Empfang in Europa sorgen, aber sie waren offenbar zu schwach, sodass Strasser den Betrieb schon bald wieder einstellte. Alfred Naujox erhielt weitere geheimdienstliche Aufträge. So war er an der Entführung von zwei britischen Geheimdienstoffizieren aus den Niederlanden beteiligt. Er fälschte Pfundnoten, um die britische Währung zu destabilisieren. 1944 wurde er nach Dänemark entsandt, um dort gegen die dänische Widerstandsbewegung vorzugehen. Er setzte dort ein System des Gegenterrors in Gang, dem über 100 Dänen zum Opfer fielen. Im Herbst 1944 lief er als angeblicher österreichischer Widerstandskämpfer zu den Alliierten über, wurde aber als deutscher Agent erkannt und ausführlich in Großbritannien verhört. Bei den Nürnberger Prozessen trat er als Zeuge auf, konnte aber aus dem Internierungslager in Nürnberg fliehen. Im Oktober 1946 wurde er von einem ehemaligen Kameraden verraten, von der britischen Polizei verhaftet und schließlich nach Dänemark ausgeliefert, wo er bis 1951 in Haft saß. Danach lebte er in Hamburg, trotz verschiedener Ermittlungsverfahren, weitgehend unbehelligt.